Den verehrten Genossen Kim Jong-un machte Alexander Andrejewitsch Prochanow, Chefredakteur des russischen Zeitungsverlags Zavtra und Träger des internationalen Kim Il-sung-Preises, ein Geschenk. Das Geschenk für Kim Jong-un übergab der Chefredakteur am 7. Juli dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins der Gesellschaftswissenschaftler Koreas, Ri Gil-sung, der zu Besuch in Russland weilt.